Hier ist Luther, Ruhe 13 and come from Berlin. I am Kate. I am 16 and I come from Hamburg. Daniel. We are all very happy to be in England. Mutti, was ist ein Abgrund? Ein Abgrund ist eine dunkle, schreckliche Schlucht. Und was ist eine Schlucht? Ein tiefer Einschnitt zwischen zwei Felsen. Und was ist? Mutti, und was ist? Kindertransport. Hörspiel von Diane Samuels. Aus dem Englischen von Inge Greifenhagen und Bettina von Leo Prechting. Eva, leg dein Buch weg und nähe jetzt deine Knöpfe an. Ich krieg den Faden nicht in die Nadel. Er ist zu dick. Du musst den Faden anlecken. Ich will aber nicht nähen. Ich will aber nicht nähen. Wie sollen dann die Knöpfe an den Mantel kommen? Der Mantel ist mir zu groß. Er muss noch für nächsten Winter reichen. Bitte. Nein. Warum willst du mir nicht helfen? Halt die Nadel ganz fest. Nimm das Ende des Fadens. Nicht zu dicht. Genau so. Und jetzt steck ihn durch. Siehst du? Du brauchst mich gar nicht. So ist es gut. Macht doch nichts, wenn mein Mantel ein bisschen aufsteht. Wirklich nicht. Es sind doch genug Knöpfe dran. Wenn es richtig windig ist, werden sie dir fehlen. Kann ich das nicht später machen? Nach dem Packen. Es gibt kein später, Eva. Es gibt kein später. Nach dem Vorlesen. Jetzt. Das meiste ist alter Plunder. Du und alter Plunder. Brauchst du was Bestimmtes? Eigentlich nicht. Töpfe. So viele. Nimm sie mit. Was noch? Lampen, Geschirr, Besteck? Irgendwo muss noch ein Fernseher sein. Du klingst wie eine Verkäuferin, die was loswerden will. Dann spiel nicht die schwierige Kundin. Habe ich nicht vor. Gut. Ich habe Graham gesagt, dass wir nicht lange brauchen. Mhm. Kannst du Tassen und Untertassen gebrauchen? Ich habe lieber Becher. Und wenn du mal Gäste hast? Die können auch Becher nehmen. Ich gebe dir auf alle Fälle Tassen und Untertassen. Mom, ich... Hier ist noch eine Teekanne. Ich brauche doch keine zwei Teekannen. Und wenn eine kaputt geht? Behalte sie bitte. Ein bisschen dankbarer könntest du ruhig sein. Du musst das doch nicht machen. Wer denn sonst? Dad hat mir wieder einen Scheck geschickt. Kannst du ein Sieb gebrauchen? Eigentlich nicht. Heb's dein Geld lieber auf. Ich hätte nichts dagegen, mir meine eigenen Sachen zu kaufen. Meistens magst du meinen Geschmack. Daran liegt's nicht. Na, da bin ich aber froh. Gläser. Die müssen ja ein Vermögen wert sein. Die kannst du mir doch nicht geben. Für meine Tochter ist mir nichts zu gut. Aber für meine Wohnung sind sie zu gut. Du hast doch gesagt, sie gefällt dir. Die Miete ist viel zu hoch. Du hast gesagt, es wäre ein Schnäppchen. Vielleicht ist es doch keine so gute Idee auszuziehen. Ich bin eigentlich gar nicht sicher, ob sie mir wirklich gefällt. Mein Gott, Faith, du bist wirklich unmöglich. Ich will nicht weg. Reichen 11 Gläser? Nun lass doch die Gläser. Du brauchst was, woraus du trinken kannst in der neuen Wohnung. Warum fahren Carla und Heini nicht auch mit so einem Zug? Ihre Eltern haben keine Plätze für sie bekommen. Carla sagt, es ist, weil ihre Eltern sie nicht wegschicken wollen. Natürlich würden sie sie wegschicken, wenn sie Plätze gekriegt hätten. Alle guten Eltern würden das tun. Warum? Weil alle guten Eltern ihre Kinder beschützen wollen. Und du und Fati, ihr könnt mich nicht beschützen? Nur, wenn wir dich wegschicken. Deine englische Familie ist bestimmt sehr nett. Aber die kennen mich doch gar nicht. Eva, es ist das Beste für dich. Werde ich dir fehlen? Aber natürlich. Schreibst du mir? Das habe ich dir doch gesagt. Du wirst mir fehlen und ich werde dir schreiben. Und Fati und ich kommen ja nach. Wir lassen dich nicht lang allein. Meinst du, wir würden dich wegschicken, wenn wir glauben, wir würden dich nie wiedersehen? Wie lange dauert es, bis ihr kommt? Nur 1 oder 2 Monate. Wenn diese blöde Einreiseerlaubnis endlich kommt. Blöde Einreiseerlaubnis. Blöde Einreiseerlaubnis. Ich krieg die Nadel nicht durch. Mach es doch bitte für mich fertig. Nein. Bitte, Mom, pack die Gläser weg. Du kannst nicht ewig hier wohnen bleiben. Ich kann noch nicht ausziehen. Noch nicht? Jetzt noch nicht. Wie Wie meinst du das? Bis ich mit dem College fertig bin. Also soll ich das Haus nicht verkaufen? Ich verstehe nicht, warum du das Haus verkaufen musst, wenn ich ausziehe. Wirst du es dir anders überlegen oder nicht? Nein. Also, Schluss mit dem Theater? Ja. Das kannst du auch wieder einpacken. Ein gesprungenes Glas kann man nicht kippen. Scheißkisten. Versuch in England, andere Juden kennenzulernen. Mach ich. Die haben da nichts gegen Juden. Es wird alles gut. Genauso, wie es hier früher auch war. Wenn ihr kommt, wird Vati dann wieder in seinem richtigen Beruf arbeiten, wie früher? Ganz bestimmt. Was ist mit dem Koffer? Ich habe alles eingepackt, was du gesagt hast. Was macht deine Mundharmonika hier drin? Du darfst nichts mitnehmen außer Kleidern. Aber ich habe sie doch gerade erst zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Ich kann schon fast ein bisschen drauf spielen. An der Grenze werden sie dich zurückschicken, wenn sie die bei dir finden. Und was wird dann aus dir? Entschuldige. Wo sind deine Schuhe? Hier. Halt mal den Absatz vom rechten Schuh an dein Ohr. Warum? Nun mach. Hörst du was? Hört sich an wie... Ja? Ticken. Da ist meine goldene Uhr drin. Wie kommt die denn da rein? Hat der Schuster gemacht. In dem anderen Absatz sind zwei Ringe, eine Kette mit einem Davidstern und ein Armband für dich. Alles aus Gold. Für mich? Aus meinem Schmuckkasten. Als Talisman für die Reise. Dankeschön. Komm her. Weißt du, Großvater hat immer gesagt, ihr seid meine Kinder, ihr seid meine Juwelen. Was wir euch mitgeben, macht uns später reich. Die kleine Lok. Die kleine Lok ist ausgerissen. Die kleine Lok ist ausgerissen. Und lalala, sie kommt nicht mehr. Toll. Ich wüsste gar nicht, dass sich zwei Leute so leise streiten können. Ist sie immer noch ungnädig. Oh lala. Gran, du findest es besser, wenn ich bleibe, oder? Ich halte mich darauf. Tut mir leid, Gran. Was? Dass ich dir gleich am ersten Tag deinen Besuch verderbe. Kommst du jetzt mit runter? Ich habe ein paar von meinen alten Sachen gefunden. Ich hatte keine Ahnung, dass sie das alles aufgehoben hat. Du hast eine schöne Unordnung gemacht, was? Lass das bloß nicht deine Mutter sehen. Sie putzt sich da unten die Seele aus dem Leib und du richtest hier oben auf ihrem kostbaren Dachboden ein Chaos an. Gran, ich habe mir wirklich nichts Böses dabei gedacht. Hör auf, sentimental zu sein. Und räum deine Spielsachen jetzt weg. Warum kann ich nicht ein einziges Mal was ganz Normales machen, ohne dass ich eins auf den Deckel kriege? Glaub mir, ich hasse es, wenn sie so ist wie jetzt. Fertig? Fertig. So. Jetzt aber ins Bett. Noch nicht. Lass mich noch ein bisschen aufbleiben. Es ist mein letzter Abend. Es wird gemacht wie immer. Schlafenszeit. Welche Geschichte möchtest du gerne hören? Der Rattenfänger. Die nicht, Eva. Such dir was anderes aus. Ich will aber nichts anderes. Ich will aber nichts anderes. Hört zu, ihr Kinder. Hört zu und habt Acht. Und merkt euch die Geschichte von Hameln, wo eine schlechte Seele Unheil über eine ganze Stadt brachte. Hamburg. 1939. Ganz Hameln war glücklich, als die Ratten endlich vertrieben waren. In der Stadt ließ es sich gut leben. Alles war da im Überfluss. Und jeden Tag zählten die guten Leute all die Wohltaten, die der Himmel ihnen geschenkt hatte. Die Menschen. Sie alle wussten, welch großes Glück sie hatten. Alle, außer einem mit einer schlechten Seele. Er war undankbar und zählte nicht. Der Herr Undank. Man hat uns vergessen. Wir sind verloren. Wir sind ausgelöscht, riefen all die ungezählten Wohltaten. Die Wolke. Und eine Wolke erschien am klaren, blauen Himmel und warf einen Schatten auf die Erde. Wer hat da nicht gezählt? Wisperte der Schatten. Wer hat die Wohltaten vergessen? Zischte der Schatten. Ich werde euch suchen, fauchte der Schatten. Ich werde euch finden, wer immer und wo immer ihr auch mein seid. Gott. Und im Schatten wuchsen Beine. Und kräftige Arme mit spitzen Krallen. Und augenscharfe Rasierklingen. Der Rattenfänger. Und der Rattenfänger suchte diesen Undankbaren. Er suchte und suchte, aber vergeblich. Wer muss bezahlen für die ungezählten Wohltaten, wütete er. Wenn nicht die eine schuldige Seele, dann eben alle. Und er hob seine Zauberflöte an seine gefletschten Lippen und sprach einen grausamen Fluch über die Menschen von Hameln. Ich will diesen Menschen das nehmen, woran ihr Herz am meisten hängt. Du brauchst nicht zu weinen. Hör auf. Wir werden unsere Muttis und Patis doch bald wiedersehen. Guck ja nicht das Schielauge an. Habt ihr das gewusst? In England haben alle Männer Pfeifen und sehen aus wie Sherlock Holmes. Und jeder hat einen Hund. Ich weiß, wie Sherlock Holmes aussieht. Ist er? Der sieht so aus. Der hat einen Hut. Schwarz-grün kariert? Mit so einer Uniform? Hat so hohe Stiefel? Also schwarz-grün kariert? Ist keine Begleitperson hier. Sie ist im nächsten Wagen. Wem gehört dieser Koffer? Mir. Steh auf. Dreh deinen Anhänger um. Er hängt falsch rum. Ich kann deine Nummer nicht sehen. Entschuldigung. Hm? Entschuldigung. Sprich laut und deutlich. Entschuldigung. Herr Oberscharführer. Entschuldigung, Herr Oberscharführer. Entschuldigung, Herr Oberscharführer. Wenn man deine Nummer nicht sieht, weiß keiner, was er mit dir anfangen soll, hm? Stimmt's? Ja, Herr Oberscharführer. Müsste dich eigentlich aus dem Zug nehmen, stimmt's? Ja, Herr Oberscharführer. Kennst du denn deine Nummer überhaupt? 3362, Herr Oberscharführer. Wir wollen doch nicht, dass du vergisst, wer du bist, ne? Stimmt's? Nein, Herr Oberscharführer. Dann werde ich dich mal erinnern. Deinen Koffer. Ja. Kannst du weiter buchstabieren? Ja, Herr Oberscharführer. Und was kommt dann? D, E, Herr Oberscharführer. U, D. Dann wissen Sie doch gleich, wo du hinkommst. Stimmt's? Ja, Herr Oberscharführer. Ja, dann gucken wir doch mal nach, was in deinem Koffer drin ist. Was ist das? Eine Mundharmonika, Herr Oberscharführer. Du darfst keine Wertgegenstände außer Landes bringen. Aber ich will doch nur drauf spielen, Herr Oberscharführer. Na, spiel mal was. Du musst aber noch viel üben. Na, halt sie mal. Wie viel Geld hast du? Jetzt räum mal hier ein bisschen auf. Ja, Herr Oberscharführer. Hier, Kleine. Hast ein Bonbon. Danke, Herr Oberscharführer. Die Grenze! Die Grenze! Die Grenze. Wir sind an der Grenze. Jetzt kriegt ihr uns nicht mehr. Jetzt sind wir draußen. Draußen, draußen. Scheiß auf euren doofen Hitler. Scheiß auf eure blöden Bonbons. Die könnt ihr behalten. Hoffentlich fallen euch die Augen raus und ihr sterbt einen schlimmen Tod. Hoffentlich verschimmelt ihr alle in der Hölle und niemand soll euch beerdigen. Und die Ratten sollen kommen und alles auffressen, was von euch übrig bleibt. Ein Penny. I'm very happy to be in England. Wir haben aber großes Geld hier. Das bringt bestimmt Glück. Hüpften hinter dem Rattenfänger her. Alle Kinder. Den Berg hinauf, höher und höher und dann die Bungelosenstraße. Und die jammernden Menschen gaben der Straße, in der die Kinder zuletzt gesehen wurden, einen neuen Namen. Bungelosenstraße. Ein Hohlweg, in dem jegliche Musik verboten war. Und die Bürger von Hameln meißelten in die Mauern ihrer Stadt die tragische Geschichte der verlorenen Kinder, die im Sommer des Jahres 1284 verschwanden und nie wieder gesehen wurden. Was für eine hübsche Mundharmonika. Hello there. Goodbye to you. What are you on about? About? Never mind. Is your name Eva Schlesinger? How you say it? Eva Schlesinger? Eva Schlesinger? Yes, you. Schlesinger, Eva. It appears that your English family have been delayed. Ich verstehe Sie nicht. Your English mother. Mutter. Mutter? Not coming yet. Kommt nicht. Kommt nicht. Aber meine Mutter hat gesagt, ich... What is about me that gets them all crying? Ich will zu meinen Eltern. I am sorry, love. I can't understand a word you're saying. Here, have some sweets. Wo soll ich denn hin? Just wait. Bitte, schicken Sie mich nicht nach Deutschland zurück. It's not the end of the world. Here, have my hanky. I've not used it. No. No, don't follow me. You stay where you are. Herr. Sit! Sit. Stay. 6. März 1941. Liebste Eva, meine kleine Eva, jetzt musst du schon so erwachsen sein. Tante Marianne lässt dich herzlich grüßen. Es geht dir nicht so gut im Augenblick. Sie hat es schlimm auf der Brust. Und das bisschen Heizung, das wir in dieser winzigen Wohnung haben, in der Fati und ich jetzt mit ihr wohnen, macht es auch nicht besser. Lernst du auch brav in der Schule und arbeitest fleißig wie immer? Wir hoffen, dass du artig bist bei Mr. und Mrs. Music. Fati lässt dir ausrichten, dass es ihm gut geht und dass er die Hoffnung nicht aufgibt. So schlimm ist es ja gar nicht. Uns geht es noch ganz gut. Denk daran, dass wir dich lieb haben und immer an dich denken, was auch kommen mag. Deine Mutti. Ja, stimmt. Sie tickt immer noch. Ich muss wissen, wie spät es ist. Und komm schon. Ich krieg sie da nie wieder raus. Sie bleibt immer in meinen Schuhen. Klappert und tickt. Und ich laufe drauf rum, bis in alle Ewigkeit. Was nützt deine Uhr, wenn man nicht drauf gucken kann? Huale, du musst ganz erschöpft sein. Und wahrscheinlich hast du auch Angst. Ist ja wohl das Letzte, dass ich auch noch zu spät komme. Guten Tag. Hallo, Eva. Hallo. Ich bin Mrs. Music. Lil Music. Sehr erfreut, Mrs. Music. Du kannst ruhig Lil zu mir sagen. Können wir jetzt gehen, Lil? Was ist denn das für ein Anhänger? Ich finde ihn schrecklich. Du brauchst ihn nicht mehr. Und wenn ich meine Nummer vergesse? Weg damit. Darf man das? So, aus, vorbei, weg damit. So. Du gefällst mir. Nun komm. So, das sind unsere Plätze. Setz dich mal hin. Und nicht mit den Schuhen auf die Polster. Sind zu bequem? Jetzt brauche ich eine Zigarette. Rauchen ist eine schlechte Angewohnheit. Hast du was gegen Rauchen? Es ist ordinär. Du wirst dich dran gewöhnen müssen. Davon kriegt man gelbe Finger. Das ist gut. Und ich genieße es. Du musst lernen, in den Laden zu gehen, um mir meine 20 Players zu kaufen. Dann kannst du gleich ein bisschen Englisch lernen. Darf ich auch mal? Hat deine Mutter dir nicht gesagt, dass Rauchen nicht gut ist für Kinder? Bitte. Du bist ganz schön keck. Nur einmal probieren. Na gut. Einen Zug. Kaum von zu Hause weg und schon eine richtige Schmöglese. Ich habe Hunger. Was hättest du auch früher sagen können? 5 Minuten. Na gut, warte hier. Frau Will, nicht weggehen! Ich räume das alles wieder weg. Was hast du schon mal gesagt? Was ist mit Mom? Sie poliert die Möbel. Hat sie schon den Staubsauger raus? Ja, auf damit. Nun mach schon, Faith. Guck mal, was ich gefunden habe. Hör endlich auf rumzuschnüffeln. Das ist die Rattenfängergeschichte. Ich wusste gar nicht, dass wir das haben. Was ist das für eine Geschichte? Mom hat sie mir immer erzählt. Sie hat gesagt, sie hat die Geschichte als Kind auch immer gehört. Ja, dann muss sie sie selbst gelesen haben. Kann sie nicht. Nicht in diesem Buch. Das ist auf Deutsch. Wo hast du das her? Aus der Kiste da. Gehörte das dem jüdischen Mädchen aus Deutschland, das während des Krieges bei euch gewohnt hat? Wen meinst du? Eva so und so. Ist sie das? Auf dem Foto? Woher weißt du was von dieser Eva? Ich habe ein paar Sachen gelesen. Was hast du gelesen? Briefe von ihren Eltern, ein bisschen aus ihrem Tagebuch. Du solltest die Finger davon lassen. Weißt du, warum all ihre Sachen hier bei Mom sind? Keine Ahnung. Komisch, dass du nie von ihr erzählt hast. Im Krieg ist so viel passiert. Habt ihr euch nahe gestanden? Sie war nicht lange bei uns. Aber doch mindestens 2 Jahre. Hör auf, mich auszufragen, ja? Schon gut. Entschuldige. Ich frage Mom. Nein, das tust du nicht. Untersteh dich. Warum nicht? Lass es einfach sein. Warum? Was ist? Gib mir das Foto. Warum sollte ich? Das sind die ganz persönlichen Erinnerungen deiner Mutter, Faith. Stimmt gar nicht. Eigentlich gehören sie dieser Eva. Das gehört deiner Mutter. Wer ist dieses kleine Mädchen? Faith. Du hättest sie das nicht ansehen sollen. Ist sie Mom? Scheiße. Du hast mir erzählt, sie wäre 3 Tage alt gewesen, als sie zu euch gekommen ist. Sie war 9 Jahre alt, als sie zu uns kam. Und sie sprach Deutsch und trug einen gelben Stern. Sie trug keinen gelben Stern. Aber sie war Jüdin. Das ist alles so lange her. Das ist unglaublich. Du hättest nicht rumstöbern sollen. Ich habe euch beide so oft nach ihrer richtigen Familie gefragt. Bin ich nicht richtig? Kanntest du ihre Eltern? Nein. Was ist mit ihnen passiert? Sie sind gestorben. Warum macht ihr ein Geheimnis daraus? Sie wollte ihre Vergangenheit hinter sich lassen. Es war am besten so. Am besten? Für wen? Für sie. Und was ist mit mir? Sei nicht so egoistisch. Findest du nicht, dass mich das was angeht? Sie geht es mehr an. Ich weiß gar nichts von ihr. Sie ist immerhin deine Mutter, Face. Mach keine Affäre aus etwas, das schon vorbei war, bevor du überhaupt auf der Welt warst. Wozu hat sie mich überhaupt gekriegt, wenn sie sich doch nur von mir distanziert? I came in December with 200 children, mostly younger than myself. And now I have stayed in a camping marriage with 600 who attempt to leave Germany. We are all waiting to come to home in England, where we can stay till our parents will leave Germany. I will not stay in England forever. My parents go to USA, but it is terribly difficult for them to end here. Sirs, I'm 9 years old and now I have to come to live. Meine Mutter und mein Vater, Helge und Werner Schlesinger sind nicht gekommen, weil es verboten war. Aber ich bin sehr traurig, dass sie in Hamburg bleiben müssen, denn dort ist es sehr gefährlich für Juden. Aber sie können ihnen eine Aufenthaltsgenehmigung geben, damit sie nach England kommen können. Bitte geben Sie sie ihnen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie hier Arbeit finden. Mit freundlichen Grüßen, Eva Schlesinger. Sehr gut. Ich habe die ganze Mittagspause dazu gebraucht. Und was ist mit deinen Pausenbroten? Wann hast du die gegessen, wenn du die ganze Pause geschrieben hast? Auf den Broten war Schinken. Ich esse kein Schinken. Das ist Schweinefleisch. Aber ich habe dich gefragt. Und du hast gesagt, du isst das. Ich dachte, es sieht so aus, als ob es gut schmeckt. Es ist gut. Es ist für uns alle etwas Besonderes. Aber dann habe ich gedacht, Mutti würde das nicht gefallen. Also habe ich es nicht gegessen. Gott will das nicht. Das ist ein jüdisches Gesetz. Hör mal zu, mein Liebes. Um Gott brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Jesus Christus hat gesagt, wir brauchen uns nicht mehr an die alten Gesetze zu halten. Das war einmal. Wirklich? Natürlich. Damals lebten die Menschen ganz anders. Mit der Zeit haben sich auch die Gesetze geändert. Für alle Menschen? Auch für die Juden? Besonders für die Juden. Und warum denken da nicht alle Juden so? Bitte, schreib du den Brief. Vorher muss ich noch einiges erledigen. Ich muss Arbeit für sie finden, Bürgen suchen. Wir werden eine Anzeige in die Zeitung setzen. So was wie das hier. Ehepaar noch in Wien, ausgezeichnetes Englisch, sucht Anstellung. Sie perfekte Köchin, er erfahrener Chauffeur, Angebote an und so weiter. Man muss die richtigen Worte finden. Vati ist bei der Bank. Wir schreiben, er wird zur Bank. Das können wir nicht, Kleines. Aber er war Direktor in der Bank. Die Nazis haben ihn rausgeschmissen. Hier gibt es keine Nazis. Aber sie dürfen hier nur als Dienstboten arbeiten. Ich habe mich erkundigt. Was ist mit Gärtner? Vati? Nein, unser Gärtner ist der Kuttel. Tja. Und was mit Koch? Mutti kann kochen, glaube ich. Köchin, gut. Und wir sagen, sie kann sauber machen. Und dass sie fließend Englisch spricht. Wie wäre es mit deinem Vater als Butler? Sie sind keine Dienstboten. Was ist dir lieber? Sie arbeiten hier als Dienstboten oder sie bleiben drüben? Sie können nicht kommen, wenn sie keine Dienstboten werden wollen. Richtig. So einfach ist das. Bitte schreib jetzt die Anzeige. Ehepaar nicht arisch, sehr kultiviert. Das schreiben wir ab. Wann genau ist sie gekommen? Sie ist am 7. Januar 1939 hier angekommen. An ihrem Geburtstag? Damals war es noch nicht ihr Geburtstag. Wie meinst du das? Sie hat ihren Geburtstag geändert, als sie 16 war. Sie hat den Tag genommen, an dem ich sie damals in London abgeholt habe. Wie hat sie das geschafft? Sie hat dafür gesorgt, dass es in allen Einbürgerungspapieren steht. Sie hat behauptet, in den Papieren, mit denen sie hergekommen ist, hätte das falsche Datum gestanden. Hat sie da auch ihren Namen geändert? Ja. Und was hat sie sonst noch geändert? Da bist du ja. Endlich. So, wir haben ein Wörtchen miteinander zu reden, mein Fräulein. Ja? Du warst nicht beim Englischunterricht. Aber ich... Wenn ich etwas nicht ausstehen kann, dann sind das kleine Lügner. Wo bist du gewesen? Bitte. Raus damit, bevor ich dich vor die Tür setze und nie wieder reinlasse. Ich kann nicht. Ich warne dich. Ich habe an die Türen geklopft. An was für Türen? Bei reichen Leuten, in großen Häusern. Eva! Ich habe gefragt, Butler and Housekeeper and Chauffeur and Gardener. Tja, was haben die gesagt? We have already got. Manche haben gesagt sorry und haben mir Tee angeboten. Ein Herr hat mir Geld gegeben. Sag mal, schämst du dich nicht? Was glaubst du eigentlich, warum wir eine Anzeige aufgegeben haben? Nur so zum Spaß? Ich möchte, dass meine Eltern herkommen. Das geht nicht. Jetzt nicht. Wann denn? Hab ein bisschen Geduld, ja? Versuch doch ein bisschen fröhlicher zu sein. Dann freuen sich deine Eltern. Die haben doch sonst keinen Grund zur Freude. Da unten in der Küche ist ein wunderschön gedeckter Tisch mit einer Kanne kaltem Tee. Ja, wir haben uns hier oben festgeredet. Kommt raus, ich will abschließen. Kommt mit runter. Mein Gott, Faith, was hast du denn da gemacht? Ich habe ihr gesagt, sie soll das wegpacken. In Unordnung machen bist du immer noch groß, nicht, Faith? Ich habe eine Kiste mit Briefen und Fotos gefunden. Kommt, wir machen uns einen frischen Tee. Ich möchte keinen Tee. Please. Ich werde nicht lügen und so tun, als sei nichts gewesen. Du musst dir nicht immer alles so zu Herzen nehmen, mein Schatz. Ich kann nicht so gut Theater spielen wie du. Ich pack das weg. Nein, Mann, bitte lass mich das machen. Dieses Buch habe ich auch gefunden. Pass auf. Willst du das Buch mal sehen? Wenn wir hier fertig sind, trinken wir erst mal Tee. Sonst ist es schon Zeit zum Abendessen. Du erinnerst dich doch an die Geschichte vom Rattenfänger, oder? Das muss dein Buch sein. Obwohl ich mir das gar nicht vorstellen kann, es ist nämlich auf Deutsch. Das reicht, Fes. Mom, erzähl mir was von Eva Schlesinger. Wer hat denn da geredet? Bitte, sag mir die Wahrheit über dich. Auch wenn du glaubst, du hättest was entdeckt. Vergiss es. Das kann ich doch nicht einfach vergessen. Also, ich habe es vergessen. Dann gibst du also zu, dass du Eva Schlesinger bist. Mom? Warum kann sie meine Privatsphäre nicht respektieren? Ich habe ihr gesagt, sie hätte nicht rumschnüffeln sollen. Warum sollte ich nicht? Kannst du nicht einmal aufhören? Ist völlig in Ordnung. Erwartest du etwa von mir, dass ich mich auch so verstelle wie du? Mom, macht es dir was aus, den ganzen Kram hier wegzupacken? Warum hast du das alles eigentlich aufgehoben? Das müsste mal durchgesehen werden. Ich konnte das nie. Es sind ein paar Dokumente dabei. Die muss ich aufheben. Den Rest hätte man schon vor Jahren wegschmeißen sollen. Du darfst das nicht wegschmeißen. Gib es mir. Ich möchte nicht, dass du damit reingezogen wirst, Faith. Mom, das geht nicht. Es hat nichts mit ihr zu tun. Es hat sehr wohl mit mir zu tun. Es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ich will dich nur kennenlernen. Du kennst mich. Und meine Großeltern. Du musst dich mit ihr unterhalten, Evelyn. Ich finde, Faith, wir sollten dieses Gespräch beenden. Bitte nicht, Mom. Das tust du immer. Das macht alles nur noch schlimmer. Es ist sinnlos, weiter darüber zu diskutieren. Ich gehe jetzt runter. Ich will es endlich wissen. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, eine Mutter zu haben, die dich einfach stehen lässt und weggeht? Beim geringsten Anzeichen, dass du nicht der gleichen Meinung sein könntest wie sie? Die ständig putzt und schrubbt wie eine Geisteskranke? Reiß dich zusammen. Ich soll mich zusammenreißen? Du hast hier doch die Macke, nicht ich. Du kannst dich in keinen Zug setzen, ohne Herzklopfen zu kriegen. Wenn du einen Verkehrspolizisten siehst, gehst du auf die andere Straßenseite. Das ist ja lächerlich. Ich habe deine Panikanfälle beobachtet. Dieses Zittern und Würgen, als würdest du gleich tot umfallen. Aber immer bin ich diejenige, die die Dinge falsch sieht, die vor Angst fast stirbt. Die alberne und neurotische Tochter. Guck dich doch jetzt mal an. Du hast mich immer nur belogen. Pass auf, was du sagst, Faith. Ich habe dich nie belogen. Tu nicht so, als hätte ich mir das ausgedacht. Ich habe Beweise. All diese Briefe und Fotos und Papiere, das ist der Beweis. Die Wahrheit. Und du hast mir nie was davon erzählt. Überhaupt nichts. Bist ja hysterisch. Gott nochmal. Lass mich vorbei. Wie wollte ich denn bei so einer schrecklichen Mutter kein böses Kind werden? Jetzt ist aber Schluss. Eine miese, schreckliche, verlogene Scheißmutter. Wie kannst du es wagen? Mädchen, du weißt nicht, wovon du redest. Hab ein bisschen mehr Respekt vor deiner Mutter. Warum hast du nie versucht, mir zu erklären, was in dir vorgeht? Bist du jetzt endlich fertig? Ich könnte dich umbringen. Aber vorher bringe ich dich um. Was noch? Was ist da noch? Was ist da noch? Was ist da noch? Was ist da noch? Was ist da noch? Was ist da noch? Was ist da noch? Sieg, heil, Sieg, heil, Sieg, heil, Sieg, heil, Sieg, heil. Heil Hitler, bringe deutsches Paket auf deutsche Art. Ist ganz schön ähnlich mit dem Schnäuzer, sowas. In Deutschland spielt man den nicht mit dem Finger unter der Nase. Aber der Schnäuzer ist das Wichtigste an ihm. Sie können darüber lachen, Deutsche nicht. Nein, der deutsche Mann lacht nicht. Und? Ist mein Marschieren. Ich weiß nicht, wie man marschiert. Ich dachte, bei den Krauts lernt jeder marschieren. Alle, auch die Kinder. Nur ein paar. Hitlerjugend. Hitlerjugend? Was ist das? Kinderarmee. Ich war da nicht drin. Aber Sieg Heil! Hast du doch bestimmt gelernt. Ja, in der Schule. Arm hoch und Heil Hitler. Musstest du ziemlich oft machen, was? Zu oft. Du magst Hitler nicht, hä? Er ist kein guter Mensch. Aber er hat viel für ihr Land getan. Für meine Familie nicht. Hast du ihn mal gesehen? Hitler? Ja, hast du? Einmal. Warst du bei so einer Kundgebung? Nein, keine Kundgebung. In Hamburg. Er war im Auto, ich auf der Straße. Und überall waren Menschen und alle haben geschrien. Hat er gerochen? Wieso gerochen? Jeder weiß, dass er schlecht riecht. Alle Deutschen stinken. Das weiß man doch. Ich nicht. Weil du schon eine Weile hier bist. Das geht allmählich weg. In Hamburg haben die Mädchen in der Schule auch gesagt, ich stinke. Das war aber nicht nett von ihnen. Wer riecht schlimmer? Deutsche oder Juden? Wo ist denn da der Unterschied? Danke für das Paket. Danke für die Marschierstunde. Hier, hast du einen Bonbon. Heil Hitler! Wiedersehen. Na los, du auch. Heil Hitler! Heil Hitler. Heil, heil. Für die Beste aller Töchter. Die Eltern sich wünschen können. Danke, dass du uns Arbeit besorgt hast und Aufenthaltsgenehmigungen. Das war ich nicht alleine. Du hast uns die Tür zu einem neuen, hoffnungsvollen Leben geöffnet. Mrs. Music hat doch genauso jetzt viel getan wie ich. Jetzt dauert es nicht mehr lange und wir sind wieder zusammen. Wie ich es versprochen habe. Der Rattenfänger. Dein Lieblingsbuch. Ich weiß, wie gerne du es hast. Ich schicke dir auch deine Haggadah für das Passafest. Wann ist Passa? Ich habe gehört, es gibt eine Menge Juden in Manchester. Ist es vor oder nach Ostern? Irgendjemand wird dich bestimmt zum Seder einladen. Vielleicht ist es schon vorbei. Wir machen nur einen kleinen Seder. Nicht so groß wie früher. Ich kann doch Mrs. Music nicht bitten, einen Seder zu machen. Was ist so anders an dieser Nacht als an allen anderen Nächten? Sie findet es bestimmt albern. Wer singt die Fragen für uns, wenn du nicht da bist? Was ist Seder, wenn das jüngste Kind nicht dabei ist? Wir waren nie eine sehr religiöse Familie. Aber dies bedeutet mehr als Religion. Nächstes Jahr, wenn die Eltern hier sind. Dann kann ich es ja machen. Die Geschichte des Passafestes hat eine besondere Bedeutung. Vielleicht für kann uns. Ich die Haggadah einfach nur so Erinnere für mich dich lesen. Daran, ob was das die gilt? Kinder Israel alles erdulden Ein paar Stellen mussten. Sind aber langweilig. Jeder Sohn wurde Aber die Geschichte mit den 10 Plagen, die finde ich spannend. Und Moses führte die Kinder Israel aus der Knechtschaft und die Wasser des Roten Meeres teilten sich, um und sie durchzulassen. Als die Ägypter ihnen durch das Meer folgen wollten, sind sie alle ertrunken. Das geschah ihnen recht. Wir dürfen die Geschichte nicht so erzählen, als hätten nur unsere Vorfahren sie erlebt, sondern so, als wäre sie uns passiert. Nicht als Legende, sondern als Wirklichkeit. Das ist mir widerfahren, als ich aus Ägypten auszog. So haben wir damals überlebt und so überleben wir heute. Wann hat es aufgehört und mit den Wundern? Denk an die 4 Söhne. Den wissbegierigen Sohn, den ausgelassenen Sohn, den einfältigen Sohn und den Sohn, der nicht zu fragen verstand. Versuche, wie der wissbegierige Sohn zu sein. Und wenn ich Eva. Nicht wissbegierig sein kann? Das Werde Wetter ich wie die Ägypter wunderbar. Ins Meer geführt und muss ertrinken? Der Garten sieht so schön aus. Ich wollte, ich könnte das alles mit nach England nehmen. Ich freue mich so darauf, dich wiederzusehen und deine wundervolle englische Familie kennenzulernen. Einen ganz dicken Kuss, deine Mutti. Lass mich rein, Evelyn. Ich gehe nicht eher weg, bis du aufmachst. Lass mich in Ruhe. Du hattest lange genug Ruhe. Jetzt reicht's. Bitte geh weg, Mom. Wenn es sein muss, rufe ich die Feuerwehr. Ich sag einfach, die Tür klemmt. Nein! Oh doch! Geh weg! Na gut, dann gehe ich jetzt und rufe an. Willst du auch eine? Ich soll doch nicht. Glaubst du auch? Ich habe eine Macke. Im Moment, ja. Findest du auch, ich drehe immer gleich durch? Manchmal schon. Und dass ich eine schreckliche Mutter bin? Im Allgemeinen nicht. Und wann bin ich eine schreckliche Mutter? Wenn du dich von ihr abwendest, anstatt ihr in die Augen zu sehen. Sie wird mir immer Vorwürfe machen. Du hast nichts Böses getan. Wir tun alle Böses. Um ehrlich zu sein, Evelyn, ich finde das keine so große Affäre. Meine Tochter hasst mich und du findest das keine große Affäre. Du bringst sie doch dazu, dich zu hassen. Die Tünche ist ab und darunter ist nur Schmutz. Ach, jetzt redest du völligen Unsinn. Je mehr sie weiß, desto schlimmer wird es. Das ist doch alles so lange her. Das bedeutet nichts mehr. Was soll ich denn jetzt mit den Papieren machen? Ja, du hättest damit rechnen müssen, dass sie sie eines Tages findet. Sie hat noch nie hier oben rumgekramt. Verstecken reicht nicht, mein Schatz. Du hättest sie vernichten müssen. Wie konnte ich das? Da sind Dokumente drin, die beweisen, dass ich ein Recht darauf habe, hier zu sein. Papiere, die sie daran hindern können, mich wegzuschicken. Wer sollte dich wegschicken wollen? Irgendwer. Irgendjemand. Man weiß nie. Wer weiß, was denen einfällt. Wer denn, um Himmels Willen? Die Behörden. Aber dein Pass ist da nicht drin, oder? Nicht mein jetziger. Und deine Einbürgerungspapiere? Nur die erste Einreisegenehmigung. Aber vielleicht sind da noch andere Unterlagen. Dann such sie raus. Ich will diese Sachen nicht anfassen. Ich helfe dir. Möchtest du diesen Brief aufheben? Was ist das? Privat, nichts Amtliches. Nein. Was soll ich damit machen? Ich zerreiß ihn. Worauf wartest du? Zerreiß ihn. Mach schon. Warum willst du unbedingt, dass ich alles ausrangiere? Ich dachte, du wolltest es loswerden. Will ich ja auch. Ich wollte bloß... Also wenn du nicht kannst, komm, ich tu's. Nein. Ich will dir ja nur helfen. Ich war nicht dein Kind. Aber so gut wie. Du hast es geschafft, dass ich sie verraten habe. Ich habe dich durchgebracht. Vergiss das niemals, Evelyn. Du hast es geschafft, dass ich sie alle verraten habe. Ich habe dich aufgenommen. Ich war immer bei dir und ich habe zu dir gehalten. Denn das bedeutet es, Mutter zu sein. Da sein, wenn man gebraucht wird. Sonst war niemand da, oder? Gut oder schlecht. Ich bin jedenfalls hier. Wen hast du sonst? Niemand. Ganz genau, Evelyn. Niemand. Und genau das hast du dir immer gewünscht, oder? Alles, was ich für dich getan habe, habe ich aus Liebe getan. Ich habe dich gerettet. Ein Teil von mir ist tot. Deinetwegen. Nichts, was du sagst, wird mich dazu bringen, dieses Zimmer zu verlassen. Mörderin. Ich habe dich am Leben erhalten. Mehr als das. Kinderdiebin. Mach ruhig weiter. Spuck deinen ganzen Groll aus. Wofür möchtest du mich noch verantwortlich machen? Woran bin ich noch schuld? Ich will dir nicht die Schuld geben. Was willst du dann? Ich will... Ich wünschte, es wäre alles nicht passiert. Ist es aber. Also? Schluss damit. Willst du ein Bonbon? Was? Wartest du auf jemanden? Ja, meine Eltern. Aber du bist doch nicht ganz alleine hier, um sie abzuholen. Mrs. Music ist nur mal auf die Toilette. Wer ist Mrs. Music? Und sie passt auf mich auf. Und sie weiß, wo du bist? Ja. Scheinen nicht hier zu sein, deine Eltern. Sie kommen, bestimmt. Bist du sicher, dass sie in diesem Zug waren? Sie haben geschrieben, dass sie am 9. September kommen. Heute ist der 11. September. Sie müssen bald hier sein. Bist du sicher, dass sie aus London kommen? Ja, müssen sie. Bin ich ja auch. Heute kommt aber kein Zug mehr aus London. Wissen Sie das ganz genau? Ja, ganz genau. Das kann doch nicht sein. Sag mal, wo kommst du eigentlich her? Mulberry Road 72. Nein, ich meine, welche Nationalität hast du? Welche was? Aus welchem Land kommst du? Ich wohne da nicht mehr. Wo wohnst du nicht mehr? Ist doch egal. Und wo ist die Frau, die auf dich aufpasst? Die ist schon ziemlich lange weg. Ich weiß nicht. Dann komm lieber mal mit, kleines Fräulein. Eva, wo warst du, um Himmels Willen? Gehört sie zu Ihnen? Ja, ich war nur gerade mal auf der Toilette. Sie sollten besser auf sie aufpassen. Ein Mädchen in dem Alter. Kann man doch nicht einfach allein lassen heutzutage. Es kann jeden Augenblick Fliegeralarm geben. Sie ist mir weggelaufen. Warum hast du das gemacht? Ich bin schier durchgedreht. Man sich ja bloß die Bahnsteige nach dir abzuklappern. Der letzte Zug ist schon lange durch, Eva. Aber wir müssen auf sie warten. Wir waren jetzt 3 Tage hintereinander hier. Können wir bitte morgen wieder hierher gehen? Ich glaube nicht, dass sie noch kommen. Ich nehme sie jetzt mit. Moment mal. Ist sie Ausländerin? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Aber wir müssen uns vor Spionen in Acht nehmen. Sie ist kein Spion. Sie ist 10 Jahre alt. Und was mit ihren Eltern, auf die sie wartet? Ihre Eltern sind noch in Deutschland. Nein, sind sie nicht. Ah, wirklich? Überlassen Sie das einfach mir. Hab ich dir nicht gesagt, dass das mal passieren würde? Was macht die Kleine dann hier? Warum ist sie nicht bei ihren Eltern in Deutschland? Vielleicht sind sie in London. Eva, sie kommen nicht. Sie halten ihr Versprechen, immer. Kriege brechen Versprechen. Vielleicht kommen sie woanders her. Sie haben jetzt ihre Aufenthaltsgenehmigung. Sie haben uns geschrieben, dass sie diese Woche kommen. Wenn sie auch nur einen Fuß an Land setzen, werden sie sofort verhaftet. Nein! Wir müssen uns für sie schützen. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein, nein! Wir können in die Kirche gehen und für sie beten. Ich weiß nicht, wie man in einer Kirche betet. Das ist viel einfacher zu lernen als Englisch. Ich werde sie nie wiedersehen. Sie haben die gleichen Chancen zu überleben wie wir. Und ich sterbe nicht und du auch nicht. Ich werde sie nie wiedersehen, nicht? Wie lange kann ich noch bei dir bleiben? Stell keine dummen Fragen, komm. Wie lange kann ich noch bei dir bleiben? Was meinst du, ist das wert? Zwei Ringe? Ein Armband aus Gold? Eine Kette mit einem Davidstern? Eine Uhr auch aus Gold? Ist bestimmt eine Menge wert, meinst du nicht? Warum willst du das verkaufen? Ich trage es sowieso nie. Und ich werde es auch nie tragen. Ich habe keine Lust mehr, die Uhr unter meinen Socken zu verstecken, um sie nachts nicht mehr zu hören. Das Geld wäre mir lieber. Was ist schon Geld? Nichts. Du steckst es ein und gibst es aus. Das da ist mehr wert. Familienschmuck. Vielleicht möchtest du ihn später mal an deine Kinder weitergeben. Ich möchte lieber Dinge weitergeben, die mich glücklich gemacht haben. Es bringt Unglück, Andenken zu verkaufen. Aber es sind meine und ich kann damit tun, was ich will. Sind es deine? Meine Mutter aus Deutschland hat sie mir gegeben. Um sie für sie aufzuheben oder für dich selbst. Aber wir müssen doch meine Schuluniform kaufen, meine Bücher und alles. Ich will dir unter die Arme greifen. Ich möchte das, was ich brauche, selbst bezahlen. Oder wenigstens ein bisschen. Darf ich jetzt gehen? Jens? Mom? Wir kommen bald raus, Ehrenwort. Wie bald? Es dauert nicht mehr lange. Ich warte hier. Ist das was Wichtiges? Da steht drin, du darfst doch auf deiner Schule bleiben. Das war, nachdem wir protestiert hatten. Zerreiß ihn. Wir beide werden darüber hinwegkommen? Natürlich. Du bist schon über Schlimmeres hinweggekommen. Ich habe ein gutes Leben geführt. Alles, was ich kann, ist leben und die Wohltaten zählen, die ich erfahren durfte. Und dich mit deiner Tochter versöhnen. Mal sehen. Man muss sich bemühen um seine Kinder, ganz egal wie. Ich wusste immer, dass sie eines Tages geht. Hat diese deutsche Frau das nicht gewusst? Du meinst deine erste Mutter? Sie wollte, dass ich für immer ihr gehöre. Ich dachte, du hättest sie vergessen. Schon gut. Hab ich auch. Lass mich rein! Lass sie rein. Lass mich rein! Mein Gott. Wir räumen hier mal gründlich auf. Du hast die Briefe und Fotos zerrissen? Das war die beste Lösung. Wie konntest du das zulassen, Gran? Wir dachten beide, es sei das Beste. Jetzt reg dich nicht auf, mein Schatz. Aber das waren doch Familiendokumente. Ich meine sogar Zeitdokumente. Ich weiß, was es war. Aber die waren dir doch anvertraut. Warum konntest du sie nicht aufheben? Warum hast du sie nicht an mich weitergegeben? Ich kann mit meinem Eigentum machen, was ich will. Wie soll ich ohne sie wissen, was früher wirklich geschehen ist? Wie soll das überhaupt jemand wissen? Welche Beweise gibt es denn noch? Es könnten doch reine Hirngespinste sein, oder? Ich dachte, du bist hochgekommen, um dich zu entschuldigen, Faith. Warum hast du das getan? Weil es mir hilft. Aber es kann nichts an dem ändern, was passiert ist, oder? Mom, bitte! Möchtest du immer noch etwas über meine Kindheit wissen? Über meine Herkunft, über meine Eltern? Ja. Würdest du mich dann bitte in Ruhe lassen? Ja, was ist mit deinen Eltern passiert? Sie sind gestorben. In Auschwitz. Wann hast du das herausgefunden? Wann sind sie gestorben? Mein Vater starb 1942. Er wurde gleich nach seiner Ankunft vergast. Und deine Mutter? Meine Mutter, sie ist nicht vergast worden. Bist du Eva? Bist du das, Eva? Mutter? Du hast dich sehr verändert. Du auch. Du bist jetzt 16. 17. Blau steht dir. Ein schönes Kleid. Danke. Du bist sehr hübsch geworden. Das ist ein nettes Hotel. Ich kann es nicht glauben, dass du hier bist. Ich habe es dir versprochen, dass ich komme, Eva. Ich heiße jetzt Evelyn. Wieso Evelyn? Ich habe meinen Namen geändert. Warum? Ich wollte einen englischen Namen. Eva war der Name deiner Urgroßmutter. Es war nicht lieblos gemeint. Nein, natürlich nicht. Es tut mir leid. Es ist nichts mehr wie früher. Ich habe es jetzt endlich geschafft, ein neues Leben anzufangen. Ich stehe vor den Scherben meines Lebens. Jahrelang kamen keine Briefe. Und dann habe ich diese Wochenschauen gesehen, Zeitungen. Ich versuche, sie wieder zusammenzufügen. Ich musste das Schlimmste annehmen. Ich habe immer versprochen, dass ich komme und dich hole. Ich war damals noch ein Kind. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Es war nicht meine Schuld. Ich bin deine Mutter, Eva. Evelyn. Eva. Jetzt bin ich da und du wirst wieder deinen alten Namen tragen. Evelyn steht in meinen Einbürgerungspapieren. Du bist jetzt Engländerin? Mr. und Mrs. Music haben mich adoptiert. Wie kannst du adoptiert werden, wenn deine leibliche Mutter noch lebt? Ich habe nicht gewusst, dass du noch lebst. Mach dir keine Vorwürfe. Wir alle haben in den letzten Jahren Dinge getan, die wir bereuen. Nur so haben wir überlebt. Und was hast du getan? Es war richtig, dass ich dich hierher geschickt habe, nicht? Es ist schön zu überleben, findest du nicht, Eva? Bitte nenn mich Evelyn. Jetzt müssen wir unser Leben wieder in Ordnung bringen. Wir werden nach New York gehen zu deinem Onkel Klaus. Er wird uns helfen, neu anzufangen. Hier ist doch niemand von uns. Keiner. Die paar, die von uns übrig geblieben sind, sind in Amerika. Ich habe hier eine Familie. Mir gefällt es hier. In Amerika wird es dir noch besser gefallen. Muss ich mit dir weggehen? Deshalb bin ich gekommen. Gran hat nicht gewusst, dass deine Mutter überlebt hat, nicht? Wenn sie es gewusst hätte, hätte sie mich gezwungen, mit ihr zu gehen. Nach New York? Sie hätte mich zurückgegeben wie ein geliehenes Buch. Vielleicht auch nicht. Du kennst doch deine Großmutter genauso gut wie ich, Faith. Hast du sie noch mal gesehen, nachdem sie abgereist ist? Nein. Hat sie noch gelebt, als ich geboren wurde? Ja. Wann ist sie gestorben? 1969. Sie hat noch lange gelebt. Sie war eine sehr starke Frau. Hast du dir nie gewünscht, bei ihr zu sein? Wir haben uns nicht verstanden. Du hast mich daran gehindert, sie kennenzulernen. Ich habe versucht, das Beste für dich zu tun. Bitte glaub mir das. Du hast sie daran gehindert, mich kennenzulernen. Auch wenn ich es gewollt hätte. Das war nicht alles so einfach. Ich habe das Gefühl, mir ist so viel entgangen. Sehne dich nicht nach der Vergangenheit. Sie ist vorbei. Sie ist immerhin ein Teil unseres Lebens. Sie ist ein Abgrund. Vorher war alles leer. Jetzt beginnt es sich zu füllen. Ich habe ein Umfeld, ich habe eine Geschichte. Alles, was du jetzt hast, ist ein Haufen Asche. Es ist mehr als ein Haufen Asche, Mom. Geschirr! Das ist wunderschön. Das ist ein komplettes Service. Warum benutzt du es nicht? Ich mag mein buntes lieber. Dies hier ist mir zu altmodisch. Es gefällt mir nicht mehr. Ich mache es doch nur wieder kaputt. Hoffentlich nicht. Das sollte nur ein Witz sein. Und du passt auf deine Sachen auf in deiner neuen Wohnung, ja? Natürlich. Hast du genug Platz, um alles unterzubringen? Es gibt jede Menge Schränke. Ich bin Jüdin, oder? Du bist getauft. Aber die Nazis hätten gesagt, ich wäre eine. Du kannst dir nicht von Leuten, die dich hassen, sagen lassen, wer du bist. Ich würde gerne wissen, was das heißt. Ich kann dir da leider nicht helfen. Fühlst du dich überhaupt nicht als Jüdin? Ich bin getauft worden, als ich 18 war. An dem Tag wurde ich gereinigt, geläutert. Wie kannst du sowas sagen? Ich habe mich danach so viel wohler gefühlt. Und fühlst du dich als Deutsche? Deutschland hat mich ausgespuckt. England hat mich aufgenommen. Ich liebe dieses Land. Die Sprache, die Landschaft, die Häuser, sogar das Essen. Als ich meinen ersten englischen Pass bekommen habe, habe ich gesungen und getanzt. Ich war so stolz darauf. Meine Zugehörigkeitsbescheinigung. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Gefühl war. Es ist hart, bei Null anzufangen. Aber das musst du ja nicht. Du kannst da anfangen, wo du jetzt bist. Wo ich bin? Das hat sich verändert. Ach, irgendwo muss noch ein tragbarer Fernseher sein. Darin bist du wirklich unschlagbar. Worin? Für mich zu sorgen. Noch kannst du es nicht allein. Ich glaube, ich komme schon klar. Aber nicht, wie du es immer gewohnt warst. Ich fange schon mal an, alles runterzubringen. Ich habe hier noch das da. Du hast doch gesagt, du hast alles zerrissen. Das sind bloß Bücher. Wenn du sie nicht willst. Natürlich will ich sie. Das eine ist das Kinderbuch. Das andere ist für irgendein jüdisches Fest. Dankeschön. Und das hier. Hast du mal Mundharmonika gespielt? Ich muss dir wohl mitgebracht haben. Wo warst du? Hab ich doch gesagt, auf der Toilette. Auf der Toilette eine halbe Stunde? Mir war schlecht. Schlecht? Jetzt geht's mir besser. Ganz sicher? Ja. Du solltest es dir nochmal überlegen und mitkommen. Ich habe keinen Koffer. Du könntest dir deine Sachen nachschicken lassen. Du hast gesagt, es macht dir nichts aus, wenn ich später nachkomme. Ich habe gesagt, es wäre mir lieber, wenn du jetzt mitkämst. Das Geld von Onkel Klaus reicht für uns beide. Ich kann nicht einfach so weg. Warum möchtest du nicht bei deiner Mutter leben, Eva? Evelyn, ich heiße Evelyn. Warum bist du so kalt zu mir? Ich will gar nicht kalt sein. Ich hoffe, du hast eine gute Reise. Wann ist später? Wann kommst du? In einem Monat oder zwei. Komm mit aufs Schiff. Komm jetzt mit. Ich bin noch nicht so weit. Noch nicht. Du machst einen Fehler. Du machst mich... Was mache ich? Ich bin deine Mutter. Ich liebe dich. Wir gehören zusammen. Wir waren doch nicht sehr lange zusammen. Ich komme nach. Wirklich? Wenn du es von mir verlangst. Wenn ich es von dir verlange? Aber jetzt noch nicht. Möchtest du kommen und mit mir ein neues Leben anfangen? Du fragst mich das immer wieder. Willst du? Es ist so schwer für mich. Ich habe deinen Vater verloren. Er war krank und man hat ihn in die Schlange gestellt zu den Duschen. Ich hab's gesehen. Du weißt, was das bedeutet hat. Ich habe ihn verloren, aber ich habe mich nicht verloren. Millionen Mal war ich dem Tode nahe, aber ich habe durchgehalten, auch wenn ich vor Angst fast gestorben bin. Warum hast du dich verloren, Eva? Ich werde jetzt neu anfangen. Ich möchte meine Tochter Eva bei mir haben. Wenn du sie triffst, Evelyn, zufällig, schick sie rüber zu mir. Es gibt vier Arten von Töchtern. Wissbegierige, ausgelassene, einfältige und die, die nicht so Fragen verstehen. Und welche davon bist du? Warum musst du mich immer so anstarren? Hast du nur diese Augen? Hattest du nicht mal andere? Augen, die nicht wie Rasierklingen waren? Augen, die dich nicht versenkt haben? Du wirst dir nie verzeihen können. Ich wünschte, du wärst gestorben. Ich wünschte, du hättest gelebt. Ich habe getan, was ich konnte. Was Hitler angefangen hat, hast du zu Ende geführt. Warum muss das meine Schuld sein? Am Ende warst du es. Du warst der Rattenfänger. Du Schlange! Du bist aus dir herausgeschlüpft wie aus einer ungeliebten Haut, du Wurm. Woher nimmst du das Recht, mich anzuklagen? Du hast immer wieder dasselbe gesagt. Immer wieder. Nein, hast du gesagt. Das war alles. Nein, ich helfe dir nicht. Du musst allein damit fertig werden. Mein Leiden ist monumental. Deins ist Privatsache. Was hast du mit mir gemacht? Welches Recht hast du, mich zurückzuverlangen und mich zu hassen, wenn ich nicht kommen will? Du hättest dich an mich klammern sollen, mich nicht gehen lassen sollen. Warum hast du mich weggeschickt, als du in Gefahr warst? Keiner hat dich dazu gezwungen. Du wolltest es so. Bist du nie auf den Gedanken gekommen, dass ich vielleicht lieber mit dir hätte sterben wollen? Denn das wollte ich. Ich wollte nie ohne dich leben. Aber du hast mich dazu gezwungen. Gibt es wohl etwas Grausameres, außer von den Toten aufzuerstehen und mich dafür zu bestrafen, dass ich allein überlebt habe? Weinst du? Was kann ich für dich tun? Bitte sag mir, womit ich dir helfen kann. Bleib immer mein kleines Mädchen. Das kann ich nicht. dann kannst du auch nichts für mich tun. Ich werde versuchen, möglichst viel herauszufinden. Ich werde Kontakt zu meinen Verwandten aufnehmen. Ich möchte sie kennenlernen. Du wirst merken, dass sie ganz anders sind. Ich bin sicher, sie würden dich auch gerne sehen. Ich habe nichts mit ihnen gemein und du auch nicht. Das will ich eben ändern. Ich möchte nicht, dass du in Schwierigkeiten kommst. Es wird keine Schwierigkeiten geben. Woher willst du das wissen? Gemeinsam können wir es schaffen. Es würde uns einander näher bringen. Ich würde lieber sterben als zurückgehen. Vielleicht änderst du ja deine Meinung. Ich kann nicht. Kann ich meine Spielsachen haben? Du kannst sie gerne hier lassen. Ich möchte sie aber mitnehmen. Ich möchte etwas von dir behalten aus der Zeit, wo du klein warst. Ich hänge aber an ihnen. Dann nimm sie. Hast du jetzt alles, was du brauchst? Mehr oder weniger. Dann sind wir also hier fertig? Ja, das sind wir. Sie hörten Kindertransport, ein Hörspiel von Diane Samuels. Aus dem Englischen von Inge Greifenhagen und Bettina von Leo Prechting. Es sprachen Eva als Kind, Theresa Underberg. Als Teenager, Dagmar Sitte. Als erwachsene Frau, Almut Zilcher. Faith, Naomi Kraus. Helga Schlesinger, Christiane von Pöllnitz. Lil, Monika Bleibtreu. Nazi-Grenzoffizier, englischer Betreuer, Postbote und Bahnhofsaufseher, Achim Buch. Technische Realisation, Günter Beckmann und Christine Berger. Regieassistenz, Margit Kress. Musik, Michael Rodach. Regie, Ulrike Brinkmann. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1998.